Radio Victoria. Das war's einmal wieder, das Radio Victoria Gastspiel mit viel Musik heute von Nils Sedaka, zusammengestellt von meinem Kollegen Peter Miklosi. Uns hören Sie um 0 Uhr wieder mit dem Nachtstudio und um 17:30 dann mit dem Auftakt. Mein Name ist Birgit Immen und die wünscht Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Bis bald. Tschüss. Guten Abend, Radio Ladies First aus Baden-Baden. Möbelgilb, das große Einrichtungshaus der Südpfalz, zweimal in Herxheim bei Landau, präsentiert das Wetter. Und zwar für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Vorderelsass. Vorhersage für kommende Woche. Am Montag und Dienstag meist stark bewölkt mit Regenfällen. Mittwoch vorübergehend etwas freundlicher, von Donnerstag bis Samstag wechselhaft mit gelegentlichen Regenfällen. Temperaturen 10 bis 15 Grad. Lassen Sie sich Qualität auf der Zunge zergehen. Im Gasthaus Bertholdshöhe, Villingen-Schwenningen-Wieselbergstraße. Täglich von morgens um 7 bis nachts um 1 durchgehend warme Küche. Gasthaus Bertholdshöhe. Wir wollen für Sie erste Klasse sein. Schönes Wohnen muss bestimmt nicht teuer sein. Nicht zu fassen. Jetzt besonders günstige Ausstellungsstücke bei Rivo Möbel in Aachen-Fortenbach. Zum Beispiel Polstermöbel. Herrliche Muster, unendlich bequem. Schönes Wohnen muss ganz gewiss nicht teuer sein. Rivo, das Möbelhaus mit den super günstigen Preisen. Der Verkehrsservice präsentiert von Neu. Ich weiß, was ich will, nur Neu, Neu, Neu. Neus Fruchtsäfte, von Natur aus extra klasse. 20 Uhr und eine Minute, Radio Ladies First aus Baden-Baden, zurzeit keine Verkehrsmeldungen. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Lauschen wie beklappt nach jedem Ton. Charlie ist halt wieder mal am Mikrofon. Na, wie sieht's aus, Schwärmer? Alles klar? Kann's losgehen? Türen alle verschlossen? Gecheckt. Fenster verriegelt? Gecheckt. Habt ihr eure Raumsprays dabei? Ja, euren eigenen Toilettensitz? Ja, Mom. Flo- und Wanzenspray? Ja, Mom. Naja, dann seid ihr bereit. Das ist ja toll. Genau. Ja, Spitze. Und dann kann's losgehen. Läuft die eigentlich? Hey! Hey! das ist die Gruppe Shanana und Wigwam, 20.06 Uhr. Heute haben wir ein Gewinnspiel nachschreiben, ganz klar. Mächtig viel Spaß. Dann mischt er noch ein komischer Schuhverkäufer mit. Wie heißt er schon wieder? Dieser Mann ist zufällig Al Bundy. Ach so, ja. Dieser Look ist echt ein Schlag. Mit unserem Jugendprogramm. Ich bin ein Trinker, weil mein Vater Schuhverkäufer ist.

Ja, um 20.17 Uhr. Sie wollen sich von Ihrem Mann scheiden lassen, fragt der Anwalt. Hat er Sie denn betrogen? Nein, womit denn? Na, war da nichts da, oder wie? Noch stärkes Radio auf der 100,4. Oh, yeah, yeah. 20.21 Uhr, heute am Sonntagabend. Janach schon mal bei Bandy zu Hause, ist wieder Stress. Aber das ist ja ganz normal bei denen. Siehst du, Al, wieso bringst du mir eigentlich nie Blumen? Wir hatten heute Sex. Gut, ich weiß. Aber etwas, das mir Freude macht, wäre auch mal ganz schön. Passt. Hier ist der absolute Hammer für euch. Na, nein, nicht umschalten. Genau, ihr habt keinen Popel in den Ohren. Ah! We are Na, sind schon Platz 2, kurz vor Platz 1. Ist 17. Tja, bringen wir noch einen Song rein, vor halb? Ja, genau, machen wir. Yeah. Jetzt kommt die Werbung! Und zwar zack, zack! Right! Kapische! Der Verkehrsservice präsentiert von Neu. Ich weiß, was ich will, nur Neu. Neus Fruchtsäfte von Natur aus extra klasse. 20 und 31 Minuten Radio Lillisfürst aus Baden-Baden. Wir haben zurzeit keine Verkehrsmeldungen. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Come on, let me tell you what I want. Roots Rock Reggae. Ihr habt richtig gehört, das ist Loft. Wir kommen live ins Gummibär nach Pforzheim am Freitag, den 11.03. Die Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei uns im Gummibär. Der Hammer, Loft Live im Gummibär. It's fantastic. Es tut sich was. Neu, 4 Bereiche im Trend der Zeit. Martinique Meeting Point Freudenstadt. Planet M, Fulltime Fun, Musik zum Abheben. Himmelreich, die teuflisch gute Partykneipe. American Lobby, die Bar. Sehen und gesehen werden. Darf ich bitten? Dancing Star Club. Damenball ist Trumpf. Martinique Meeting Point Freudenstadt. Wer es nicht kennt, verpennt den Trend. Neueröffnung am 2. März. Hey guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby! Wow! Ja, erstmal schönen Dank nach Schwärmer für den Besuch am vergangenen Freitag, zum einen in Deilingen, zum anderen in Untersmatt am Skilift. Dann am Samstag war Schramberg-Sulden und Ried-Öschingen. Auch schönen Dank. Kommende Woche, Freitag, 4. März, Bräunlingen, Stadthalle. Da bin ich selbst, das ist in der Nähe von Donaueschingen. Dann ist dran Samstag, Big Party Night, und zwar zum einen in Appenweier in der Schwarzwaldhalle, Rietzels im Elsass, Speichingen Stadthalle und Föhrenbach Festhalle. Das wird immer mehr. On the road again, 20:34 Uhr, jetzt gleich. Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Geh auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. Rock My Heart. Hedderwin, dann bringen die Miss You raus von der LP. Stattdessen läuft der viel besser, das Rock My Heart. Ja, 20:38. Oh, Taliban, du bist mein Lollipop. sondern schon mal jetzt ist Zeit für unser Gewinnspiel. Jetzt geht's los. Jetzt kommt unser Gewinnspiel. Jetzt geht's los. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Und ihr wisst ja Bescheid, da kommt wieder ein Mix. Fünf Interpreten werden gesucht. Die müsst ihr erraten. Und dann hier anrufen. Klaro, okay. Und aufpassen, da kleine Stücke gelten auch, sind da reingesampelt. Don't you worry about a thing. Schlagplatz 20.46 Uhr und ihr seid voll auf dem Laufenden, Nachtschimmer. Aber ich bringe trotzdem noch zwei. Ruf mich an. Lauscherchen aufgestellt. Gerade den totalen Techno drauf, oder? 20.50 Uhr. Jetzt wollen wir sehen. Fünf Interpreten suche ich und ich habe meinen ersten Kandidaten in der Leitung des Arcadius aus Hausach. Das ist ein Kinsignal, der ist 18. Arcadius, ja. Lass mal hören. Fünf also, Interpreten. Also ich habe Genesis. Ja. John Zakata. Richtig. Bobby Brown. Bobby Brown. Chris Cross. Chris Cross. Und Kyle F. Jawohl, lass stehen. Yay! Super, da war noch Mr. Big dabei, ja. Lionel Richie und so weiter. Trotzdem, das reicht. Bleibt dran, super. Und schon wieder ein Gewinner. wunderbar. Come the trucks in the side. Cats, cats, cats. Two. Girls, girls, girls. Okay, clap, clap your hands, clap your hands. Disco party. Rasta, hey, hey! Disco party. Okay, gleich geht's tierisch ab. Hä? Around Delaware before I enter. Don't do seduction from face to feet. A wiggle and a tickle can make the night complete. Now since you got the body of the year, come and get the award. Here's a hint, it's like a long shot sword. Flip tails and let me see you shake it up like dice. The way you shake it up is turning mighty men to mice. But A-plus got a surprise, that's a backbreaker. Now let me see you shake it up like a rum shaker. All I wanna do is zoom, zoom, zoom, zoom, and a boom, boom. All I wanna do is... Wir hören Charlie 2000, da scheint das Radio. Was wird denn das hier, hä? Nicht aufs Klo gehen! Roger Nixammer! Jetzt kommt die Werbung! I want it all! Der Verkehrsservice präsentiert von Neu. Ich weiß, was ich will, nur neu. Neus Fruchtsäfte von Natur aus extra klasse. 21 Uhr und eine Minute, Radio Lädesfürst aus Baden-Baden. Wir haben zurzeit keine Verkehrsmeldungen. Wenn Sie, wie ich, das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Glauben Sie an Astrologie? Ja? Dann befinden Sie sich in bester Gesellschaft. Radio Lädesfürst macht die frechste und erfolgreichste Astrologiesendung in Deutschland. Und das jeden Donnerstag. Und wenn Ihnen Ihre ganz persönliche Zukunft etwas wert ist, unseren Hausastrologen Martin Schmid erreichen Sie über Telefon 07229 30 75 79 und Fax 30 75 81. Nochmals zum Mitschreiben, Telefon 07229 30 75 79 und Fax 30 75 81. Und jetzt nach Schimmer? Nun geht's tierisch los. Genau. Jetzt schlagen wir nochmal richtig zu. Hey. verschwitzt. Verschmitzt und schwer in Fahrt. Hey, weißt du, die soll doch jetzt mal die Sau rauslassen. Bau, bau, bau. Love Transmission ist wie Sandy Cat, ist das? Könnte was werden. Ja, genau. Jetzt kommt aber was. Das ist schon was. Das ist schon ein Hit. Jetzt in dieser Show. Der Knaller! Die todesgeile Übernahme. Das wahnsinnigste Hit. Total krass. Völlig ausgetroffen. Und jetzt in dieser Show der absolute Höhepunkt. 1, 2, 3, 4, wop, bada, do, wop, wop, bam, boom. Is it love? Is it love that you want from me? Is it love? Na na na na na na na na na na. Is it love that you want from me, baby? Is it love? Love, love, love.

vor. Uhr am Sonntagabend. El Bundy. Ich habe was ganz Besonderes für dich jetzt. Pass mal auf. Ali, du bist eine echte Dumpfbacke. Und jetzt erst recht. Was meinst du? Die Zillertaler Schürzenjäger, extra für dich. Ja, jetzt reicht's aber, mach Platz. Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Hättest du wohl gern. Das ist ja wie in Sendung Peterchens Pistolenfahrt. Was hast du jetzt, Chuck? Charlie? Hat die Zukunft im Programm. Machen Sie den Trübsinn ein Ende. Jetzt geht's rund. Haltet euch fest. Bye Baby und ich sage Bye Bye Nachtschwärmer. Das waren sie dann schon wieder, die ersten anderthalb Stunden, heute am Sonntag, den 27. Februar. Morgen Abend ist der liebe Charlie wieder da. Wow, was für ein geiles Programm. We'll be right back. Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord im Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weitergehen, auf Wiedersehen. Minuten, Radio Ladies First aus Baden-Baden zur Verkehrslage. Im Kreis Heilbronn ist die L1100 zwischen der Autobahnanschlussstelle Heilbronn-Unterheißesheim und Unterheißesheim nach Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Den Verkehrsteilnehmern auf der A6 wird empfohlen, auf die Autobahnanschlussstelle Heilbronn-Neckars-Ulm auszuweichen. In den Ortsnetzen Hütten, Heroldstadt und Leichingen, Alb-Donau-Kreis sind die Notrufe 110 ausgefallen. In dringenden Fällen die Polizei in Ehingen anrufen. Radio Ladies First aus Baden-Baden.